Ja, herzlich willkommen zu unserer Feiertagsausgabe des Brauschlevel-Podcasts, Nummer 13 heute Abend. Ich sehe drei Gäste, die sich noch dazu geklinkt haben. Auf der ersten Stelle der Kova. Guten Abend. Und die zweite Stelle übernimmt bei mir der Michi. Hallo. Und das Beste kommt zum Schluss, die Jessie ist heute mal da. Yay. Also, rein ins Business, sage ich mal. Was habt ihr gespielt? Wer ist ihr? Ja, ihr, die hier so da sind. Kova, sag mal. Ja. Genau, Kova. Ja, meins geht auch am schnellsten zu Ende. Ich habe, um überhaupt was heute Abend sagen zu können, ganz kurz mal in Sword and Sorcery, oder sollte ich besser sagen, Super Brothers Sword and Sorcery EP, auf dem iPhone reingeguckt. Our research team here at Super Brothers has been preparing our latest psychosocial audiovisual experiment. We have also been slowly preparing you for its imminent arrival. Ich dachte, das gibt's nur auf dem iPad. Nein, das gibt's mittlerweile auch fürs iPhone, aber ich glaube nur fürs iPhone 4, weil in den alten ist die Auflösung zu schlecht. Eigentlich wollte ich da nur reingucken. Was war denn das? Naja, krass, also ich war ganz schön gebannt. Ich habe da innerhalb von 5 Minuten die erste Session durchgespielt, weil das einfach total gut ist. Irgendwie unbeschreiblich. Super retro, aber eine total moderne Steuerung und Musikuntermalung. Und boah, ey, also ich kann jetzt nur jedem empfehlen, der irgendwie Zugriff auf ein iOS-Gerät hat, weil es gar wundervoll ist. Was ist das denn überhaupt? Ja, wie sieht's aus? Wie spielt es sich? Das ist schwierig zu beschreiben. Also du wirst darüber aufgeklärt, dass das ein Experiment ist, was jetzt kommt. Da steht so ein Typi mit so einer Zigarre auf einem roten Stuhl, so ein bisschen Twin Peaks-esque. Dann befindest du dich plötzlich in einer Zelda-mäßigen Märchenwelt. Du kannst dich umgucken und da sind so Hasen und Vögelchen, Rehe, okay. Geradezu. Die Äsen da so vor sich her. Idyllisch. Ist das Tierhunter oder? Nein, du musst nicht schießen. Irgendwann betrittst du auch so eine Höhle und musst ein Buch einsammeln und dann wirst du von einem schwarzen Schattenwesen verfolgt und dann musst du weglaufen und dann kommt so Nine Inch Nails mäßige treibende Musik. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Also ich habe, wie gesagt, erst die erste Session durchgespielt. Leider habe ich jetzt momentan keinen Zugriff auf ein iPhone. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch mal rumkommt, weil dadurch, dass es anfängt, dem Hinweis, hallo, das hier ist ein Experiment, sieht das irgendwie so aus, als wäre das so eine Art Portal-Meta-Ebene, die da auch noch drin ist. Bin gespannt. Hört sich strange an. Totally. Ist das irgendwie so ein Mix aus Rollenspiel und Action-Adventure? Ja, Action-Adventure wohl eher. Bisher konntest du nicht irgendwie was aufleveln und hast auch keine Quests bekommen. Aber es ist schon so, dass du über die Maps da so läufst und zwischendurch so Encounters hast und du halt auch ein rudimentäres Kampfsystem hast, was allerdings nur aus Ausweichen, Schild und Kampf besteht. Es ist so ein bisschen in die Action-Adventure-Richtung, stimmt. Faszinierend. Ja, in der Tat, genau. Und der Grafikstil, ich möchte nicht sagen 8-Bit-Ära, das hört man ja heutzutage zu oft. Es ist einfach retromäßig gemacht, sieht aber dennoch ultra modern aus und der Soundtrack, man denkt zuerst, nanu, das passt da gar nicht rein, zumal du auch im Menü erstmal so einen Plattenteller hast, wo du selber ein bisschen scratchen kannst an der Musik, wo man sich denkt so, hä, was ist denn das jetzt? Aber es macht irgendwie später alles Sinn, wenn du zum Beispiel später durch so eine Höhle gehst und du hast Henry Gregson William-eske Synthi-Klänge, die deinen Helden umspülen, während du alleine durch die Höhle gehst. Also, ich zweifle jetzt mal offiziell an, dass du das wirklich gespielt hast. Warum? Ich habe noch keine Schwämme an Twitter-Nachrichten gesehen. Aha. Twitter, die Funktion habe ich deaktiviert, weil das war an Ridas Telefon, nicht an meinem. Der Typ sagt auch, ja, hier, das ist ein Experiment, gleich werden sie folgendes Szenario durcherleben. Twitter ist rein optional und dann habe ich mich gefreut. Ja, und meine Abneigung gegenüber sämtliche, was Apple ist, blockiert das einfach ein bisschen bei mir, aber wünsch Spaß. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine Android-Umsetzung für da, aber lieber mich nicht festnageln. Ich würde es sogar noch ein bisschen erweitern, mein Statement. Sämtliche Handyspiele. Okay. Ich weiß auch nicht, also mir sind irgendwie diese iPhone-Spiele oder Android-Spiele, so ein Buch mit 7 Siegeln, besonders was die Steuerung angeht. Also ich habe schon in einigen mal reingeschaut, ich habe es jetzt nicht richtig ausprobiert, dieses Steuern mit guck mal, wo der eine Daumen hinkommt und der andere Daumen auf der anderen Seite und dann steuer mal die Figur und irgendwie klappte das nie so richtig. Ja. Dann doch lieber die Steuerknüppel oder Maustasten. Ich hatte auch letztens mal auf dem iPad den Urvater der Ego-Shooter gesehen, der nicht im Weltraum spielt. Wunderfels 1D. Ja, richtig, genau. Und es waren aber auch nur ein paar Sekunden. Mein Leben. Guten Tag. dass man da so links und rechts in der Ecke zwei Kreise, sage ich mal, habe. Ich hätte da überhaupt keine Haptik. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt richtig nach links gehe, weil ich da keinen Widerstand drauf habe auf so einem Teil. Kommt mir halt komisch vor. Ich brauche dann doch ein bisschen etwas, dass mein Daumen weiß, oh ja, jetzt habe ich einen Knopf gedrückt. Wenn die Steuerung auf Touchgeräten versucht, ein Joypad nachzubilden, das klappt natürlich nicht. Wenn man einen Knopf drückt, muss man natürlich was haben, was einen sagt, hey, du hast gerade den Knopf gedrückt. Yeah. Bei Super Brothers Swords and Sorcery EP ist das recht cool gelöst. Du steuerst das, wie du dich durch das iOS auch durchbewegst. Du machst diese Pinch-Bewegung, um rein und raus zu zoomen. Du streichst das Display eigentlich nur. Du benutzt nicht irgendwelche Knöpfe jetzt oder sowas. Also, außer natürlich im Kampf. Es ist also ähnlich wie bei Kinect. Wenn man Sachen versucht draufzupacken, die sich nicht originär steuern lassen, kann man es vergessen. Ja, ganz genau. Schön. Michi, was ging denn bei dir so? Oh, ganze Menge. Ui. Ein Glück. Natürlich habe ich unendlich viel Terraria gespielt. Da habt ihr ja sicherlich schon den Podcast von Breakfast hat man nur spielt gehört. Deswegen werde ich jetzt nicht nochmal über Terraria labern. Außer, dass es jetzt Karnickel gibt seit einem Update und Fische. Und na, ist egal. Es ist halt... Naja, ich habe es jetzt doch deinstalliert, weil es verbraucht zu viel Zeit, die ich in richtige Spiele investieren könnte, wie Duke Nukem Forever. What? Did you think I was gone forever? Damn, das bin ich auch gerade am Spielen, jawohl. Ich habe es unlängst abgeschlossen. Ja, ich bin noch nicht so weit, aber ich hatte ja vorher auch noch L.A. Noire zu. Oh. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Oh ja, da möchte ich auch unbedingt mal das anfangen. Das ist wirklich, ja, aber ich glaube, da wollten wir ja noch ein Filmchen drüber machen, über L.A. Noire, deswegen vielleicht nur ganz kurz, dass ich sehr begeistert davon bin und es mal wirklich was anderes war. Nicht nur mal den bösen Jungen in so einem Sandkasten zu spielen, sondern auch mal den guten Jaust raushängen zu lassen. Aber Duke Nukem. Der Duke. Duke Nukem. Am Anfang dachte ich, oh Gott, was ist das denn für eine Kacke? Das ging ja gar nicht. Man ist am Anfang ja hauptsächlich damit beschäftigt, in so einem Modellauto rumzufahren, geschrumpft durch einen Level, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wo vorne und hinten ist. Alles ist unübersichtlich, die Steuerung ist schwammig. Wenn man dem Ding dann so eine Stunde, zwei gibt, ist da doch ein recht ordentlicher Ego-Shooter drin. Ja, das ist ungefähr auch meine Meinung. Ich hab da gesessen am Anfang, dieser typische Spiele-Reviewer war da noch wach in mir, so Scheißsteuerung, hässliche Grafik, läpperte sich und dann kam der kleine Duke bei mir wach und hat den Berichterstatter erstmal richtig einen auf die Fresse gehauen und fand das dann richtig geil. Super lustig, so viele Anspielungen auf Filme, auf andere Spiele. Ich habe heute auch hier gezockt, bin jetzt auch gerade noch im Pause-Menü vom Spiel. Eine Inception-Anspielung ist mir aufgefallen. Die 80er-Jahre Actionfilme, dann En Masse, Arnold Schwarzenegger, Phantomkommando. Hier, ich habe doch zu dir gesagt, dass ich dich als letztes umbringen werde. Tja, da habe ich gelogen. Im laufenden Band solche Anspielungen und geil. Da hat sich das Warten echt gelohnt. Wenn es damals Anfang der 2000er Jahre rausgekommen wäre, wäre es sicherlich phänomenal gewesen, was man da so alles machen kann. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber es passt trotzdem in die Zeit, also so einen nostalgischen Blick zurückzuwerfen, so wie man früher gespielt hat und was ein Spiel damals brauchte. Die Story, die Scherze, der Hauptcharakter. Und das liefert Duke ordentlich ab, ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch diese Kleinigkeit, die das Spiel parodiert, dass es dann gut macht. Wird es bisher sehr auch nur so reingeschaut. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass es doch auch Spaß macht, einfach nur das Geschehen zu verfolgen und dann die ganzen Side-Gags. Duke Nukem Forever, es hat so ein bisschen was von so einem Parodiefilm. Dieses Scary Movie meets the Spartans und so. Oder Loaded Weapon oder irgendwie sowas. Es sind halt jede Menge Gags zusammengepropft. Ein paar funktionieren, ein paar funktioniert nicht. Ein paar der Sprüche finde ich auch echt über der Strenge. Dafür gibt es auch wieder die Stellen, die man einfach so in einem Shooter nicht mehr kennt. In der Mitte muss man geschrumpft durch so eine Fastfood-Küche laufen. Grade, ja. Man entschärft Mausefallen und musste sich an so einer Reihe von Pfannen entlang hangeln, über halbgebratene Burger jonglieren und so. Das ist halt einfach super witzig. Wenn man so die Zeit vielleicht, es kommt nicht an Duke Nukem 3D ran. Also wenn man jetzt vergleicht, was Duke Nukem 3D war und was Duke Nukem Forever für jeweils die Zeit war. Duke Nukem 3D war damals eine Grafikbombe, war schon ein wegweisendes Spiel. Das ist Forever nicht, das stimmt schon. Was will man nach 14 14 Jahren erwarten? Mhm. Mal ganz ehrlich, 14 Jahre Entwicklungszeit bedeuten nicht, dass man den Spiele-Messias erwarten kann, sondern dass man froh sein kann, wenn irgendwas Spielbares überhaupt noch mal rauskommt. es ist wie bei so einem, man muss sich ja vorstellen, ein Film, der 14 Jahre in der Entwicklerhölle ist, da erwartet man doch keinen guten Film. Ja, mehr, da ist man einfach nur mal froh, dass es endlich rauskommt. Würdet ihr denn, also was mich jetzt so interessiert, würdet ihr denn zukünftig noch Duke Nukem-Spiele kaufen? Schwierig. Also der Charakter an sich hat natürlich immer noch so einen gewissen Charme. Da kann man sämtliche Moral einfach mal zu Bett schicken und richtig mal die Sau rauslassen. Und das kenne ich so bei kaum einem anderen Spiel. Der Duke, der hat auch noch sowas Kindliches, dass er sich das einfach erlauben darf. Dass man ihm nicht böse sein kann. Also wenn er zuguckt, wie seine Zwillinge da explodieren und er noch einen Spruch drückt. Naja, aber den Spruch bringt er ja vorher. Looks like you're fucked. Duke, it was our first time. I mean, with an alien. Das ist selbst für den Duke out of character. Drückt mir mal ein Auge zu. Das Problem, was ich halt hatte bei der Szene, ist mir dann die Konsole abgestürzt und deswegen hatte ich dann nicht so diesen Impact. Okay, dass er sagt zu denen, ja, you're fucked und so, ist ein bisschen grenzwertig, ja. Trotzdem war ich jetzt nicht so, dass ich danach geschockt war oder irgendwas so. Nee, man hört jetzt auch nicht auf zu spielen, deswegen. Ja. Man denkt sich selbst, Duke Nukem hat einen Charakter und da passt das jetzt nicht ganz rein. Der Duke ist ja auch viel redegewandter geworden. Bei Duke Nukem 3D, da hat er mal am Levelanfang, dann in der Stripbar und dann ganz zum Levelende was gesagt. Und jetzt ist schon häufig, ich glaube, das ist eine Entwicklung im Shooter-Genre an und für sich, weil das war bei GLaDOS genauso. Ha, so. Das ist gar nicht so die neue Entwicklung, so der semi-offizielle Nachfolger von Duke Nukem 3D. Ich weiß nicht, ob einer von euch Shadow Warrior gespielt hat. Nee, leider nicht. Da war das auch schon. Der Low Wang heißt ja der Typ. Also Shadow Warrior Low ist... Low Wang? Genau, Shadow Warrior ist halt so eine Verarsche auf Eastern. Der erste Level, der heißt auch schon so Seppuku Station. Das ist halt eine große Verarsche von allem. Er ist halt auch schon so, dass die ganze Zeit am Labern. Findet er irgendwie ein Geheimnis, sagt er, Ancient and Tiny Secret. Und so. Das ist einfach herrlich. Da hat mich der neue Duke ein bisschen mehr an Low Wang erinnert. Und Duke Nukem hat Low Wang ein Rätsel gestohlen. Das war das mit dem kleinen fernlenkbaren Auto. Das war nämlich schon in Shadow Warrior. Da gab es so eine kleine Pachinko-Station und da waren auch so fernlenkbare Autos und da musste man halt den silbernen Schlüssel, keine Ahnung, da aus diesem Parcours rausholen mit dem ferngelenkten Wagen. Ich weiß wohl, dass in dem Dirty Harry Film auch so Fernlenkautos eine Rolle spielen, aber da als Bomben missbraucht. Aber zu Portal ist übrigens auch eine lustige Anspielung drin. Da findet man dann nachher kein Companion Cube, sondern eine Companion Barrel. Ich kann die ganze Presselandschaft nicht verstehen, die das Spiel jetzt so in Grund und Boden stampfen. Duke Nukem Forever ist das Ehek der Spieleschreiber. So. Endlich was, woran man sich so richtig die Zähne schleifen kann, ja. Wo man unendlich viel labern kann, ja. Wo man so richtig schön selber tief ins tiefste Fass hauen kann und so einen schönen Verriss schreiben. Ist mir nicht positiv aufgefallen bei vielen Gaming-Seiten. Also vereinzelt findet man dann positive Reviews von meiner Klo-Spiele-Zeitschrift. Die haben das eigentlich auch sehr gut bewertet, die meisten. Also da fasse ich mir auch selbst an den Kopf. Da frage ich mich, ob die das einfach nicht verstanden haben. So, und wirklich das jetzt als Grund nehmen, sie den ganzen angestauten Frust von der Seele zu schreiben. Das ist für mich ein bisschen arm. Ich glaube, meine Klo-Zeitschrift ist noch gar nicht so weit. Wie heißt sie denn? Genau. Game-Klo? Ich lese ja die Game-Klo. Naja, aber das ist nicht alles, was ich gespielt habe. Ich habe sogar noch mehr gespielt. Saran. Ich habe noch Hyper Dimension Neptunia angefangen. Was zum Henker ist das? Wonach klingt das? Satire. Bullet Hell Shooter. RPG? Ja, richtig. Es ist alles. Ein Verarsche-RPG auf der PlayStation 3. Ah, war das das, wo du dich im Twitter aufgeregt hast, dass das Spiel unbarmherzig ist, wenn du nicht speicherst? Wie ein Spiel, was unbarmherzig ist, wenn man nicht speichert? Erzähl mir mehr. Kann ja nur die Story mal so kurz umreißen, dann wisst ihr schon, worum es geht. In der Welt von Game Industry gibt es vier Göttinnen, wie heißen sie noch? Die haben so die Länder von Garm Industry unter sich aufgeteilt und werfen am Anfang der Story Neptun aus dem Himmel, aus Celestia, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall machen die das, weil die sich gegenseitig nicht mögen. Da verliert Neptun ihr Gedächtnis, weiß gar nicht mehr, dass sie eigentlich so eine Spielegöttin ist und muss dann die vier Länder erkunden und jede Menge Quests machen und jede Menge Videospielanspielungen über sich ergehen lassen. Das Ganze in sehr japanischer Anime-Optik. Okay, ich bin raus. Jeder, der eine Anime-Allergie hat, darf dieses Spiel nicht anfassen. Anaphylaktischer Schock, der ist nicht ausgeschlossen. Das klingt ja total verrückt. Es besteht Todesgefahr. Und große Nebenwirkungen. Crazy. Ich muss mich da am Anfang erstmal wieder dran gewöhnen, an so ein klassisches RPG, wo die Hälfte der Dungeons so aussieht wie die andere und sich nur die Monsterplatzierung ändern. Gibt es Texttafeln? Ja, aber auch jede Menge japanische Sprachausgabe, optional auf amerikanisch. Da werden wir auch mehr in einem Video zu erzählen. Okay. Jesse, was hast du denn gespielt? Ja, wie soll ich sagen? Nix. Nein, das stimmt nicht. Ein bisschen weiter zurück liegt Grey Matter. Oh, ja, und ja, zwar ja. Mal wieder ein richtig zünftiges Adventure. Nicht richtig Point and Click, also irgendwie mal versuchen, mit der Maus durch die Gegend zu klickseln und zu hoffen, dass man dann was Richtiges trifft, sondern eigentlich so eine interessante Mischung, wie das Interface funktioniert. Man kann auch einfach stehen bleiben und mit einer Taste dann so eine Art Menü aufrufen, das dann wie ein Uhrzeiger ausgewählt werden kann und entsprechend kann man dann die einzelnen Aktivitäten dann aktivieren. Man kann dann entweder sagen, man geht dahin oder man untersucht das und das. Also das kann man dann eigentlich immer schon direkt anzeigen lassen, ohne dass man sich wild durch die Areale forscht. Das hat so einen gewissen Reiz. Das ist auf eine Art und Weise doch sehr klasse, schon vom Aussehen her. Die Grafik ist immer wieder so eine Mischung aus 3D-Polygon-Figuren und halb gerendert gezeichnete Hintergründe. Also wie bei Black Mirror ungefähr? Ja, in der Art oder auch noch wie bei zum Beispiel Final Fantasy 7 und 8 und 9, da war das ja auch dann noch so. Dadurch sind natürlich die Hintergründe auch ein bisschen begrenzt in dem, was dann auch dort aktiv passieren kann. Also nicht unbedingt sehr viel los, wirkt dann immer dadurch auch ein bisschen statisch, aber die Ausleuchtung der Areale und das ganze Umfeld, das ist halt auch sehr interessant gemacht. Du wandelst sowohl mal in den historischen Straßen von Oxford, kriegst richtig Lust, da auch mal hinzufahren. Und wiederum dann aber auch auf dem Dreadhill Anwesen, wo du dann auch die größte Zeit des Spiels verbringst, ist auch viel zu entdecken und so nach und nach, wie man das ja heute auch kennt von Adventures, kannst du dann erst andere Räume auch betreten und erforschen und wirst du von einem alten, gotisch angehauchten Anwesen in doch sehr, ja, Science-Fiction-artige Geräte konfrontiert. Aha. Also wo halt auch gerne mit paranormalen Phänomenen dann auch gespielt wird. Also so ein Mix aus Mystery und juhu, genau, wenn es schon darum geht, dass Dr. David Stiles dort Kontakt zu seiner verstorbenen Frau herstellen möchte, dann kann es nicht immer so mit rechten Dingen zugehen. Besonders nicht, wenn es so ein klassisches Gemäuer ist. Mysteriös. War es nicht von Roberta Williams geschrieben? Jane Jens. Jane Jens? Ja. Gabriel Knight. Wer war denn Roberta Williams nochmal? Phantasmagoria. Da dachte ich, kann ich mal mit Fachwissen punkten und fail. War wieder nix. Daneben. Setzen 6. Balls of Fail. Yes. Ja, es ist wirklich angenehm zu spielen. So eine gewisse meditativen Effekt, weil die Musik auch sehr schön ist. Unter anderem auch ein Titellied, was, wenn du es ja eh die ganze Zeit immer dann im Hintergrund hörst, von den Scarlet Furies, die auch nicht mehr aus dem Kopf geht. Also Ohrwurm-Charakter und richtig schön und doch größtenteils sehr traurig von der Stimmung her. Und tut auch richtig gut, neben den ganzen Action-Spielen, wo man sich dann aufregen kann, dann ein Spiel mal wieder zu haben, wo du einfach wirklich nur die Geschichte spielst und es geht jetzt nicht darum, um alles Mögliche einzusammeln, sondern tatsächlich, es geht straightforward. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man auch mehrere Lösungswege hätte. Mir kommt es aber so vor, als sei es schon sehr stark vorgelegt, wie man da auch die Rätsel löst. Ja, wenn es ein Adventure ist, die Dinger sind nun mal relativ linear. Ja, ja gut, bei manchen gibt es ja noch die Möglichkeiten, das dann noch ein bisschen anders verlaufen zu lassen. In die 4 fällt mir da ein, aber ja, da gibt es sicherlich noch andere. Mir fällt jetzt auch keins ein, aber es gibt welche, ja. Es gibt sie. Und es ist wirklich sehr schön, einfach mal wieder in die Mysterien eines Adventures abzusteigen. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt, ein Adventure. Also ich habe es jetzt auf der Xbox gespielt. Ich bin sonst auch eigentlich eher gewöhnt, mit Maus und Tastatur auf dem PC Adventures zu spielen. Das ging eigentlich ohne Probleme. Ich hatte auch erst so gedacht, das ist alles auf die Tasten gelegt und mit den Joysticks. Und ja, haben sie richtig gut aufgeteilt. Das wirkt auch nicht überladen, sondern genau richtig. Ihr habt nicht mal die Telltale Adventures gespielt? Ja, so die Monkey Island und so. Doch. Also jetzt sag nicht, ihr habt seit Ewigkeiten keine Adventures mehr gespielt. Ja, seit dem ersten Teil, weil ich habe mir zwar alle geholt, aber immer nur den ersten gespielt. War noch nicht so richtig begeistert davon. L.A. Noire hatte ein paar Adventure-Ähnlichkeiten, aber das war's dann auch schon. Stimmt, genau, das sagt man ja so, dass man Crime-Scenes nicht pixelgenau, aber schon irgendwie objektgenau quasi durchsuchen muss und dann die ganzen Sachen auch drehen kann und so. Richtig. Ganz rudimentäre Anleihen eines Adventures. Aber hast du denn noch was gespielt, Jesse? Wie immer, naja, oder nicht wie immer, aber häufiger schon WoW. Was ist das denn? Hab ich noch nie gehört hier. Ja. Wurst, bis Gott. Und zwar habe ich von dem neuen Add-on die neuen Startgebiete ausprobiert. Ich habe eigentlich bisher noch meinen alten Charakter aufs Maximallevel gebracht und wollte halt einfach mal sehen, wie es auch bei den Goblins und bei den Wargen und auch wiederum bei den älteren Völkern in den neuen Startgebieten ausschaut. Bei den ganz neuen Völkern wie Goblins und Wargen, da ist es so, dass man doch eine lange Zeit in den Anfangsgebieten sich aufhält und man so richtig in die Geschichte mit reingezogen wird. Unter anderem auch mit Ingame-Sequenzen. Man fühlt sich dann noch irgendwie mehr zu Hause, als wenn nur gleich von vornherein gesagt wird, so, schlachte jetzt mal die 10 Wildschweine und bring mir dann die Knochen. Und das ist dann tatsächlich mal zum Beispiel dem Handelsprinzen Cola bringen sollst. Ja, Goblins lieben die Cola. Wer tut das? Wir sind alle Goblins. Genau. Ich hätte jetzt auch gern welche hier, aber ich habe leider nur noch Fla. Ich kann dir die rüberschicken. Ja, mach mal eine Mail fertig. Bing! Goblins, wenn es bei denen nicht knallt, dann geht's nicht mit rechten Dingen zu. Und besonders, wenn da so große Knöpfe sind, dann sagen die, drück den Knopf, du hast doch den Knopf gedrückt. Also es ist schon sehr witzig gemacht, weil die auch ziemlich viel verarschen. Direkt am Anfang kannst du ein Auto fahren. Da kannst du dann auch ein Radio anschalten, was ja eigentlich auch in WoW sonst nicht vorhanden ist. Und dann läuft unter anderem auch ein Volksmusikkanal mit Weihnachtsliedern. Gibt's auch 1, 2, 3 Schweine? Weil es gibt andere Lieder, die auch ein bisschen verarscht werden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber da gab es dann auch manche Melodien, die kommen einem bekannt vor und dann werden die so geremixed halt auf die WoW-Art. Bei den Wargen geht es dann doch eher ernster und mysteriös zu, weil du bist halt am Anfang noch ein Mensch. Du wirst dann während der Verteidigung gegen die Wargen gebissen, Werwölfe. Ja. Der Zusammenhang besteht halt darin und dann ja wachst du irgendwann auf als richtiger Warg und musst dich dann erstmal beweisen, dass du kein blutsrünstige Bestie bist. Ja, es wirkt dann alles auch so ein bisschen Tim Burton-Style. Mhm. Gotische Gebäude und sehr bizarr auch dargestellt. Sehr düster im Gegensatz halt zu den Goblins, wo es dann immer kracht und wummt und sehr bunt ist und ihr mit ihren Liegestühlen am müllverseuchten Strand rumlungern. Man hält sich, glaube ich, ja so um die 10 Level in diesen Arealen auf, während man bei den alten Völkern gerade mal so 5 Level macht und dann in die große weite Welt geschmissen wird und die klassischen Quests dann weiter in Lauf nehmen. WoW, ja. Das sieht immer, jedem Update sieht das interessanter aus, aber ich weiß genau, ich darf das nicht spielen. Ja, man kann sich zurückhalten, das geht. Also du kannst dich zurückhalten. Das glaube ich dir sogar, dass du dich zurückhalten kannst, aber ich weiß genau, ich darf das nicht spielen. Wenn man das Spiel wirklich in Häppchen genießt, dann macht es auch auf Dauer richtig Spaß, weil die meisten sagen schon, oh ja, die 5 Level, die habe ich ja ganz schnell schon hochgepusht, dann bin ich schon auf 85, habe schon alles gespielt, aber das Spiel hat dann doch ein bisschen mehr als nur die letzten 5 Level, wenn ich bedenke, dass ich mit meinem Main-Car auch noch nicht alles gesehen habe und gespielt habe und die Kataklysm-Areale sind auch sehr umfangreich und inhaltlich wirklich gelungen. Da ist es nicht einfach nur so, dass man von einem Level zum anderen rast und halt mal ganz schnell die Quests durchmacht, sondern man hat auch Lust, die Questtexte zu lesen, weil das tatsächlich auch eine sich fortschreitende Geschichte ist und die Areale sich dann nach und nach verändern. Du befreist dann irgendwie ein Dorf und kannst dann hinterher dort auch ganz normal dich dann aufhalten, wo du vorher noch durch die Gegend gejagt wurdest. Und das haben die ja auch mit den alten Regionen gemacht, dass auch diese sich dem angepasst haben. Du hast ja gerade erzählt, dass du einen Charakter schon auf der höchsten Stufe hast und jetzt einen neuen angefangen hast. Was würdest du sagen? Ist das für einen komplett neuen WoW-Spieler, macht das überhaupt Sinn, da jetzt irgendwie noch einzusteigen? Nachdem das Spiel jetzt schon irgendwie 1000 Jahre auf dem Markt ist und schon das ein oder andere Paket hat? Also wenn du richtig, richtig gern auf die Fresse kriegst, dann ist das was. Yay! Doch, Blizzard hat ja auch irgendwie gesagt, dass jetzt durch Cataclysm nicht nur was für die Stammspieler sein sollte, sondern auch für diejenigen, die es vielleicht ganz neu kennenlernen möchten. Es ist natürlich grafisch nicht vergleichbar mit den ganz neuen Spielen, sowohl PC-Spielen als auch mit den Konsolenspielen. Es ist halt noch diese typische Warcraft-Grafik, die man vielleicht auch noch von Warcraft 3 kennt. Also einige Texturen sind natürlich verfeinert worden und das sieht auch schon richtig schön aus. Es ist halt diese Comic-Grafik, da muss man sich mit anfreunden. Mir gefällt es aber, weil die Welt von WoW doch nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Ja, für Einsteiger wird es auch super. Man kommt ja trotzdem in die Geschichte mit rein. Das ist zwar ein neuer Abschnitt, ist ja eigentlich WoW 4.0 durch die Patches und die Add-ons. Man fühlt sich jetzt da nicht verloren, nur weil man da ein Anfänger ist und alle anderen da ihre 10-85er Leveler haben. Und man sieht es auch immer wieder, dass da auch noch viele neue Gesichter dabei sind, die es gerade ganz frisch kennenlernen. Oh, das ist ja ganz nett von Blizzard, dass sie auch an die neuen Fans denken und nicht nur an ihre Stammgäste. Ja, ist ja eigentlich auch immer Absicht, noch neue dran zu koppeln für die nächsten Add-ons. Widerstand genau. Ist zwecklos. Nicht kriegen sie nicht. Dann kriegt Guild Wars nicht hin. Oder EVE Online. Guild Wars 2. Oder, das heißt, oder Star Wars Online. Du meinst KOTOR 3. Nee, dann wär's ja gut. Nee, dieses KOTOR spielen. Es hat dich noch nicht gelockt, Toto? Nö, ist absolut nicht meine Welt. Egal, ob da jetzt Star Wars draufsteht, ich glaube selbst ein BVB-Online-Simulator würde mich nicht so wirklich... Ja, gut. Ja, wollte der Micha noch was sagen? Ja, wollte er, glaube ich. Er darf auch. Ja, dann lenke ich ihn mal eben ab von... Shadow of the Damned, genau, was gerade live läuft. Garcia Hotspur was a man that had it all. A killer motorcycle, a sweet leather jacket, and a hot girlfriend from hell. What about me? Ja, schönen guten Abend erstmal zusammen. Hallo. Hi. Ich komme nochmal ganz kurz dazu, um etwas über Shadow of the Damned zu sagen. Das ist das neue Spiel von Suda51 und Shinji Mikami. Und Akira Yamaoka. Ja, natürlich. Und die Namen, die da klingelt es natürlich sofort in den Köpfen, oder? Ja. Mhm. Das ist Nerd Overflow. Das klingelt zum Zerbersten. Also das ist wirklich eine Kooperationsarbeit. Irgendwie kommen da die schrägsten Köpfe überhaupt zusammen. Und dann wird das auch noch vertrieben von EA. Also die haben auch noch einen starken Vertriebspartner dann dahinter. Ja, was erwartet man von so einem Spiel? Drive Angry, das Spiel. Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Es ist Drive Angry. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist so ein Grindhouse-artiger Film mit Nicolas Cage, wo Nicolas Cage als ein Typ, der in der Hölle gelandet ist, aus der Hölle ausbricht, um seine neugeborene Tochter vor einer Reihe religiöser Fanatiker zu retten. Die wollen die opfern, um den Teufel auf die Erde zu holen und so ein Quatsch. Und das ist aber eigentlich nur ein Film in Grindhouse-Stil mit schicken Autos und halbnackten Mädels und sehr vielen Ballereien. Und William Fichtner. Und William Fichtner, der sehr geil in diesem Film übrigens ist. Grindhouse ist eigentlich genau das richtige Stichwort für Shadows of the Damned, denn das ganze Ding ist auch sehr stark in so einem Grindhouse-Stil. Du bist Garcia Hotspur. Das ist ja dieser... What, Hotspur? Oder wie? Hotspur, da wird Hot und Spur, so aus, wenn man so schreiben möchte. Garcia Hotspur ist Dämonenjäger. Auf seinem neuesten Job begegnet er einem Dämonen, der sich dann noch irgendwie an ihm rächen kann und seine Freundin entführen lässt. Die Freundin, die wird dann in die Hülle reingezogen und Garcia Hotspur springt natürlich sofort durch das Portal hinterher und möchte seine Frau retten. Darum geht's eigentlich. Du bist in der Hölle unterwegs und rennst dieser Frau hinterher. Erst nach und nach im Lauf dieser Reise entwickelt sich dann auch eine Geschichte, also wer ist wer und wie sind die beiden zusammengekommen und welche Vergangenheit hat man und so weiter. Und das Ganze richtig krass im Grindhouse-Style. Geil. Da sind wir platt. Ja, wie darf man es einem erklären, wenn man es nicht sieht, überlege ich gerade. Am besten gar nicht, weil es dann spoilern wird. Ich versuch's mal so. Erstmal die Musik von Akira Yamaoka. Das Erste, was im Titelscreen schon passiert, ist, dass dir der Yamaoka wirklich die krasseste Rockmusik, die ich in einem Computerspiel eigens komponiert gehört habe, entgegenschmeißt. Du siehst dann diesen Geist der Hotspur, wie der sich auf Motorrad schwingt, dem Highway to Hell geradeaus fährt und dann kannst du dann aussuchen, ob du ein neues Spiel haben willst oder ob du dein Spiel fortsetzen möchtest und so. Das nimmt dich schon total mit. Das Das ist nicht einfach irgendwie so eine Cinematic am Anfang, die lang und breit einführt, sondern es geht sofort zur Sache. Du kriegst sofort Lautstärke, kriegst sofort deinen ersten Kampf und wirst quasi in Windeseile mitten ins Geschehen geworfen. Und das bleibt auch so. Es ist die ganze Zeit sehr laut, es ist die ganze Zeit Rock'n'Roll, weil wie man es von Suda auch erwartet. Es spielt sich auch entsprechend schnell. Also wenn man jetzt ein Äquivalent zu anderen Spielen suchen möchte, dann ist das im Prinzip Resident Evil 4 oder 5 auf Speed. Das Prinzip kennt ihr ja, ne? So Overshoulder und mit vielen Zielen. Und Resident Evil 4 und 5 haben dieses Survival-Horror-Konzept auf Third Burst geeicht, sodass du sehr viel Schießereien drin hast. Und eigentlich spielt sich Shadows of the Damned ziemlich ähnlich, nur halt dreimal so schnell. Also man ist sehr wendig und kann sehr schnell ausweichen. Dafür sind die Gegner aber auch sehr viel schneller und du hast ziemlich viele Möglichkeiten, dich zu verteidigen. Was eigentlich auch ein ganz guter Vergleich ist für Shadow of the Damned, ist Bayonetta. Kennt ihr das? Ja. Und Bayonetta ist ja auch krass abgefahren. Wenn man so möchte, kann man sagen, dass Shadow of the Damned und das, was Bayonetta zu Brawlern und zu Hack'n'Slay ist, das Äquivalent dazu ist. Fast genauso verrückt und fast genauso abgedreht. Nur ohne J-Pop. Ja, aber dafür hast du einen ganz anderen lustigen Sidekick. Das ist Johnson. Are you tired of having a regular size, normal-looking Johnson? Your Johnson is pretty decent. Does it get any bigger? Oh, look what we have here. Have you ever thought to yourself, sure, er heißt Johnson. Ja, als Anspielung auf ne, den Schniedel, den Hürdel. Und das ist so ein, das ist so ein kleiner, das ist ein kleiner Totenkopf, so ein goldener Totenkopf, ein ehemaliger Dämon, der sich aber mit Garcia Hotspur angefreundet hat und ihm seitdem auf seiner Reise hilft. Johnson ist all das, was du auf deiner Reise als Werkzeug benutzt. Johnson ist deine Waffe, Johnson ist dein Motorrad, Johnson kann aber auch deine Fackel sein. Das ist ziemlich cool inszeniert, weil Johnson immer unterschiedliche Formen annimmt, sich dann immer transformiert in unterschiedliche Waffen und so. Ein Johnson fürs Leben. Ja. Kann Johnson auch dein Johnson sein? Sexualität spielt in Shadow of the Damned eine ganz, ganz große Rolle. Also es ist immer eine sehr treibende Kraft, auch für die Protagonisten und für alles, was in der Hölle so passiert. Es geht immer sehr stark darum, was Hotspur und die, ich weiß gar nicht, wie die Frau heißt, was für ein Verhältnis die zueinander haben und dass der natürlich auch total auf sie abfährt. Und Alice? Also heißt du nicht Alice? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Oder Petra? Du hast diese sexuellen Anspielungen, die hast du in der Hölle auch immer wieder. Also ich bin etwas weiter als die Mitte. Da bin ich jetzt quasi im Etablissement der Unterwelt. Dort, wo die ganzen Stripclubs und so weiter sind. Das konfrontiert Hotspur natürlich auch mit seiner eigenen Beziehung. Und es gibt dann zwischendurch immer so Höllenvisionen. Da musst du dann durch die Finsternis laufen. Dort begegnet dir dann auch immer wieder die Freundin. Teilweise auch nackt und Stripteasen und so weiter. Das Spiel provoziert das ziemlich stark. Your bullets do not have any penetration. We don't need no penetration. Stellt mir Fragen. Ja, mir fällt gerade irgendwie keine ein, weil das so wir alles klingt. Ich will gar nicht mehr drüber wissen, weil ich will es selber spielen. Eine Sache will ich wissen, was mich natürlich als musikbegeisterter Mensch extrem interessiert, ist, wie verhält sich die Musik von Akira Yamaoka mal außerhalb des Silent Hill-Universums? Also man merkt, dass er jetzt Freiheiten hat, die er durch Silent Hill nicht hatte. Generell, der Sound von dem Spiel ist super, total hochwertig und steigert die Atmosphäre um ein Vielfaches. Gerade so Sachen, die schon mit Horror zu tun haben. Die Höllenhorden und die Dämonenkreaturen. Das ist schon krass, was dir da alles an Sounds entgegengeworfen wird. Ein ganz, ganz hoher Standard. Und obwohl das Spiel eigentlich per se jetzt nicht gruselig sein möchte, es ist halt schon eher so der Devil May Cry-Style. Düster angehaucht, aber nicht so, dass es sich jetzt gruseln soll. Muss ich schon sagen, dass schon ziemlich viel Gänsehautcharakter mit drinsteckt, weil es gibt so eine Komponente im Spiel, das ist die Dunkelheit, das ist so eine Art dunkler Nebel. Mhm. Der wird auch immer eine Kampfkomponente sein, weil Dämonenkreaturen sind in diesem Nebel unverwundbar und du musst Wege finden, diesen Nebel irgendwie zu lösen. Wenn du da drin bist, dann ist das so ähnlich wie bei Okami. Vielleicht habt ihr das mal gespielt, wo du dann auch so drumherum Stimmen hörst und so ganz unheimliche Geräusche und so. Und bei Shadow of the Damned hast du dann ganz viele Schreie. Du hast wirklich das Gefühl, in der Hölle zu sein. Das ist nicht die Hölle, wie man es aus Dantes Inferno kennt. Das ist schon ziemlich fantasiereich und das, was man von Suda auch erwartet. Also schon ziemlich abgedreht alles. Also eher so Army of Darkness mäßig. Ja. Ich bin bisher restlos begeistert. Es ist genau das, was man eigentlich erwartet. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen ungeschliffen aus. Man darf sich nicht täuschen lassen, wenn man Bilder sieht oder so. Animationen und Grafik sind jetzt technisch nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau. Aber wenn man es einmal selber spielt und einmal so in diesen Flow, auf diesen Roadtrip, sage ich mal, drin ist, dann reißt einen das schon ganz schön mit. Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass Duke Nukem Forever toll ist. Da werden wir ein bisschen Ungeschliffenheit schon ertragen können. Ich habe ja vorhin Bayonetta genannt. Bayonetta ist technisch schon nochmal eine Spur beeindruckender. Auch einfach wegen dem Scale. Viele, viele Bosskämpfe gibt es auch in Shadow of the Damned. Große Bosskämpfe? Oh ja, sehr große. Oh. Also, die auch schon so in die Bayonetta-Kategorie teilweise reingehören. Ähnlich abgefahren. Viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten. Das ist so ein Ding, das muss man selber mal spielen. Also ich bin ganz froh, dass Shinji Mikami und Suda und Akira Moroka sehr viele künstlerische Freiheit hatten. Das merkt man diesem Spiel auch an. Und dass sie trotzdem dieses Rückgrat mit EA haben. Und dass das so aufgeht, ist großartig. Ey, also allein was für ein Humor in diesem Spiel drin ist. Ich kann es nicht wiedergeben, weil man muss mittendrin sein. Versuch mal jemandem zu erklären, was an Machete oder was an Planet Terror so lustig war. Das sind Sachen, die sind witzig, wenn man sie sieht. Where the fuck have you been? You could have at least texted me. Ähnlich wie bei den Grindhouse-Hommagen, die wir in letzter Zeit im Kino gesehen haben, ist es ein Humor, der irgendwo immer zwischen intelligent und kindisch hin und her hangelt. Es ist manchmal so kindisch, dass du denkst, ne, dann kommen wieder sehr erwachsene Gags, die dich dann wieder zurückholen. Das hält dich die ganze Zeit bei der Stange. Mhm. Ich habe die ersten 7 Minuten vor dem Spiel gesehen, letztens auf Kotaku, und dachte mir so, weiß nicht so recht, aber nach deiner Erzählung jetzt, Micha. Werf mal einen Blick rein. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, das man sich jetzt unbedingt für 60 Euro holen muss. Ich habe keine Ahnung, wie der Wiederspielwert ist. Das ist jetzt kein Spiel, womit du über die 8 oder 10 Stunden drüber viel Neues entdeckst. Holt euch wenigstens den Soundtrack. Weil der ist wirklich verdammt gut. Das passiert sowieso. Ja, ist übrigens aber kein Survival-Horror-Spiel. Ne? Ich weiß nicht, in der Presse geistert dieser Begriff dann komischerweise herum. Wahrscheinlich, weil alle den Namen Shinji Mikami lesen. Shadow of the Damned ist schon richtig Action. Auch alles ankert und so. Es ist trotzdem nicht zimperlich. Man hat schon Cliff Barker-mäßige Höllenvisionen, so mit ganz viel ekligen Leichenhaufen und so. Ist schon krass. Aber es ist nie so gruselig, dass du davon schlecht träumst, glaube ich. Ja, also ich spiele zu Ende. Dann sage ich danach nochmal mehr. Ein klarer Tipp von meiner Seite aus. Ist klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oh, danke gleichfalls. Spielen wir schön weiter. So, das war dann auch schon unsere festliche Happy Kadaver Sonderausgabe. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreiter-Innen im Koba. Mitstreiterin? Ich? Nee. Dann der zweite Mitstreiterin, die Michi. Tschüss. Und dann natürlich die Jessica. Bye bye. Und ich bin auch raus. Ich wünsche noch einen schönen Abend und man hört und sieht sich. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Optimal.